WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Die Freitagnacht ist eine themenoffene Nacht, das wisst ihr. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Markus, 43. Hallo Markus. Hallo Domian, grüß dich. Grüß dich auch. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Am 14. Januar diesen Jahres ist mein Neffe bei uns auf der Couch verstorben. Wie alt war der Neffe? 31. Er ist auf der Couch verstorben? Ja. Also er kam zu uns. Hat zu uns gesagt, er wird aus dem Krankenhaus entlassen. Ne? Also er kam zu euch und sagt, er wird aus dem Krankenhaus entlassen? Ja, beziehungsweise wir hatten uns vorher schon getroffen in Hagen. Mhm. Und er sagte zu mir, dann und dann werde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Er hat einen Entzug gemacht. Mhm. Und ob er dann ein paar Tage bei uns bleiben könnte, weil er seinen Hausschlüssel irgendwie verloren hatte oder so, keine Ahnung. Ah ja, das heißt, als er dann zu euch kam, war er gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen. Richtig, genau. Ja. Ich habe ihn abgeholt und so weiter, alles toll. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann... Wie lange war er denn dann bei euch, bis das passierte? Ein Tag. Ein Tag? Ja. Also mit Übernachtung schon? Ja, richtig. Also er kam zu uns. Wir haben zusammen gegessen, geredet, war alles super. Mhm. Wir haben uns noch einen tollen Film angeguckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Iron Man 3. Ja, natürlich sagt mir das was. Ne? Ja. War sein totaler Lieblingsfilm, ja. Marvel-Fan ohne Ende. Ja. Und sagt da, Mensch, wisst ihr was? Das ist hier der geilste Abend meines Lebens. Mhm. Sagt da, ich sitze mit den Leuten, die ich am liebsten habe, zusammen. Mhm. Und ess noch was Leckeres und mir geht's richtig gut. Ja. Na? Und wie lange hat er dann noch gelebt? Also wir sind dann so um zwei Uhr circa ins Bett gegangen. Mhm. Und wir sind dann um 10 Uhr aufgestanden. Mhm. Und ich guck, er lag in der Haltung hier auf der Couch, das gab es gar nicht. Was war das für ein Fragezeichen, Haltung? Ne? Wie ein Fragezeichen? Ja, also total verkrümmt irgendwie. Sollte er denn eigentlich auf der Couch übernachten? Ja. Ja. Hm. Und meine Frau sagt noch so, ja, da würde ich mir auch Kreuzschmerzen holen, wenn ich so da liegen würde, ne? Ach so, da habt ihr noch einen Scherz gemacht. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht, sag ich. Da habe ich mir die Hände angeguckt. Mhm. Da waren schon die ersten toten Flecken zu sehen. Das heißt, er war schon eine ganze Weile tot. Ja. Mhm. Also laut Notarzt ist der Tod um circa 4 Uhr eingetreten. Du bist dann hingegangen, hast ihn angefasst? Ja. Ja. Und da war klar, er ist tot? Ja. Ja. Er war eiskalt und ganz feucht. Ach Gott, ach Gott. Ja. Was ist denn da in der Nacht passiert? Weiß man das? Er muss sich wohl noch Drogen verabreicht haben, selbst, sag ich jetzt mal. Obwohl er eigentlich im Krankenhaus war, um das Zeug loszukriegen. Ja, richtig, ja, genau. Er hat dann heimlich was konsumiert. Ja, genau. Welche Drogen, wisst ihr das? Er hat mir gesagt, er wäre heroinabhängig. Ja, das hat er vorher gesagt. Wurde eine Obduktion vorgenommen? Ja. Und hat man Heroin bei ihm ihm gefunden? Ja. Glaubst du, dass er eine Überdosis genommen hat? Ja. Also glaubst du, dass er sich das Leben bewusst genommen hat? Na, ich glaube, das war eher ein Versehen. Aha, weil er ja eigentlich glücklich... Ich bin der Meinung, das ist ein Versehen gewesen. Weil er eigentlich an dem Tag ja glücklich war, wie du ja, sagtest. Ja, klar, sicher. Und meine Schwester, die hat Fotos gemacht, wie er in der Leichenhalle aufgebahrt lag. Mhm. Und der hat einen Gesichtsausdruck gehabt, sie hat mir das Foto gezeigt, als wenn er sagen wollte, ey Mann, das wollte ich doch gar nicht. So die habt ihr denn da auf dem Couchtisch vielleicht oder irgendwo, habt ihr da noch eine Spritze gefunden? Wir haben im Aschenbecher haben wir Nadeln gefunden. Wie stark abhängig war er denn, bevor er ins Krankenhaus gekommen war? Also, es war noch, er hat wohl, Heroin hat er wohl noch nicht so lange genommen. Ne? Sondern? Er hat gerne, ich sag mal, er hat gerne Hasch geraucht. Ne? Okay. Das heißt, du glaubst, dass er auch gar noch nicht so richtig mit dieser Droge umgehen konnte? Und also mit Heroin auf keinen Fall. Deshalb ist vielleicht passiert, dass er sich eine Überdosis verabreicht hat. Das war ein Versehen, eindeutig. Gott, wie war das denn für euch, als ihr das dann realisiert habt, er liegt tot da? Wie war das für euch? Meine Frau, die ist hier schreiend und heulend durch die Wohnung gelaufen. Ich war relativ gefasst, ich weiß gar nicht warum. Manchmal ist man, wenn man geschockt ist, gefasst. Ja. Das ist manchmal so bei Menschen. Ja. Also. Da kam doch bestimmt auch die Polizei, ne? Ja, natürlich. Und das muss ja alles abgeklärt werden, dass da kein Verbrechen vorgelegen hat. Das heißt, der ganze Tag war quasi damit beschäftigt dann. Also hier war richtig, ich sag mal, CSI, ja? ne? Also Bestatter, Notarzt, Polizei, alles. Ne? Wie lange dauert das dann, bis dann der Leichnam aus der Wohnung entfernt wurde? Boah, wie lange hat das gedauert, bis der Leichnam aus der Wohnung entfernt wurde? Ich guck mal hier zu meiner Frau. Vielleicht kann die da eher Angaben drüber machen. Circa 2 Stunden ungefähr. Na? Wie war euer Verhältnis zu dem Neffen? Also, für mich war er wie mein kleiner Bruder. Ah ja, also ich bin Onkel geworden, da war ich 11. Ja. Ne? Genau, ihr wart ja gar nicht altersmäßig so weit auseinander. Nee, eben, genau. Ne? Ich bin Onkel geworden, da war ich 11. Und wir haben so viel miteinander unternommen. Ne? Wir waren zusammen beim Konzert. Also eine enge Bindung. Unheimlich, total. Der hat mir auch immer gesagt, also ich wäre sein Lieblingsonkel. Wie hast du es denn nun bis heute, nun sind ja einige Monate vergangen, wie hast du es denn bis heute verkraftet? Also relativ gut, sag ich mal. Ich habe mich ziemlich rausgehangelt. Also nicht zuletzt durch die Hilfe meiner Frau. Ja. Also wenn ich meine Frau nicht hätte, wüsste ich nicht. Ja. Echt. Und geht es dir auch einigermaßen gut jetzt wieder, also in Umständen entsprechend? Doch. Ja. Die Eltern des Verstorbenen, leben die noch? Ja, die leben noch. Meiner Schwester geht's gesundheitlich aber auch nicht so gut. Die hat beide Nieren weg und Kieferkrebs. Ach Gott, aber dann muss das ja ein besonderer Schock gewesen sein, dann so ein Todesfall in der Familie. Ja, natürlich. Wir haben sie angerufen und sie ist am Telefon direkt zusammengebrochen. Ne? Ja. Verständlicherweise, ne? Klar. Verständlicherweise. Richtig. Mann, Markus, dann hat es euch aber gleich am Anfang des Jahres, das Jahr hatte gerade angefangen, aber heftig erwischt. Aber mit einem Schicksalsschlag. Und der Mann ist nur 31 Jahre alt geworden, was ja nun sehr, sehr traurig ist. Ja. Und er hätte ja eigentlich ein sicher noch tolles Leben vor sich haben können, er von den Drogen weggekommen wäre. Richtig. Ne? Ich freue mich, dass es euch einigermaßen gut wieder geht. Ja. Deine Schwester wahrscheinlich weniger. Ja, wie gesagt, also wir telefonieren jeden Sonntag miteinander. Ja. Und dann höre ich mal nach, wie es denn ist. Ja, verstehe. Na? Dann wünsche ich dir und deiner Familie von Herzen alles Gute. Alles klar. Und schönen Gruß an deine Frau. Danke dir, ne? Gerne. Tschüss, Markus. Okay, übrigens, du machst eine super Sendung. Ich danke dir vielmals, dass du es sagst. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss, Markus. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Felix ist hier. Felix ist 21. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Felix. Bevor wir zu meinem Thema kommen, ich möchte noch kurz dem Marco alles Gute und viel Kraft wünschen. Ich kann mitfühlen. Ich habe selbst 3 Neffen, bin mit 9 Jahren Onkel geworden. Der Älteste ist 12, der kommt jetzt auch in die Ausprobierphase. Das war jetzt für mich auch ein Schock, das mitzuhören. Also das ist echt... Das ist ja nett von dir. Recht. Das hat mir jetzt auch ein bisschen eiskalten Rücken runtergelaufen gerade. Also... das ist jetzt ein bisschen schwierig, ja. Aber wir versuchen jetzt mal den Dreh zu kriegen zu deinem Thema, genau, weswegen du angerufen hast. Leg mal los. Und Und zwar, ich möchte einfach aufmerksam machen auf die Lebensmittelverschwendung in Deutschland und dieses ganze Geldsystem, dass sich alles immer nur ums Geld dreht in der Gesellschaft. Das ist für mich, ist das ein Unding. Ich muss dazu sagen, ich bin gelernter Bäcker. Deswegen bin ich auch wach jetzt um die Uhrzeit. Ja. Genau. Bäcker sind halb vier auf Arbeit, ja. Genau, Bäcker sind jetzt schon auf, weil ihr gleich arbeiten müsst, ne? Ja, also ich fange immer zwischen um eins und um vier an. Heute habe ich halb vier, fängt meine Schicht an. Und dann bist du jetzt schon wach? Ja, ich bin seit um fünf gestern schon wach. Seit gestern Nachmittag um fünf. Ich schlafe tagsüber immer und bin dann Nachmittag, Abend wach. Ich wollte gerade sagen, wäre das eigentlich jetzt für dich, was wir hier machen, Frühstücksfernsehen? Ja, kann man so sagen. Ich habe auch gerade eben noch was gegessen, ja. Möchte nachher auch noch duschen gehen. Das ist für mich Standard. Okay, und zwar... Also Bäcker. Nach meiner Ausbildung, ich bin letztes Jahr im September, habe ich meine Lehre beendet. Mhm. Bin dann wieder zurück in meine Heimatstadt, weil ich ja im Westen gelernt habe. Ich komme ursprünglich aus dem Osten. Mhm. Wohne jetzt auch wieder in meiner Heimatstadt und habe dann danach angefangen, hier bei einem Bäcker ganz normal zu arbeiten, Geld zu verdienen. Mhm. Gutes Geld verdient, keine Freundin, keine Kinder, nichts. Also hatte ich auch genug zum Leben da. Mhm. Und ja, bis ich dann einfach mal gesehen habe, was so bei uns weggeschmissen wird, und habe mich dann einfach mal ein bisschen informiert. Mhm. Habe dann ein paar Vorträge angehört, habe mich informiert im Internet, und da ist mir erstmal aufgefallen, was eigentlich in Deutschland an Lebensmitteln weggeschmissen wird. Das ist was ganz noch gut, das noch ist, gute Lebensmittel. Das ist ganz schlimm. Das weiß ich auch. Das ist genau, und eine Schande, ist das. Ich habe dann im Fernsehen den Jenke von Wilmsdorf gesehen mit seinen Experimenten. Und er hatte das Experiment obdachlos. Und da dachte ich einfach mal, ohne Geld zu leben, wie das wohl ist. Hab meinen besten Kumpel kontaktiert, den ich schon von Kindesbeinen an kenne. Wir waren zusammen im Kindergarten, wir kennen uns schon jahrelang. Und habe ihn gefragt, wie es er halt zu dem Thema steht und was er halt davon hält. Und da hat er halt gesagt, ja, warum versuchen wir uns nicht einfach mal, ohne Geld zu leben. Hab dann meinen Job gekündigt. Ja, jetzt wird's spannend, was du erzählst. Du hast deinen Job in der Tat gekündigt. Ich habe sofort gekündigt. Ich wusste, es ist nicht schlimm, wenn ich kündige, weil ich dann so und so bei Zeiten wieder neun finde. Bäcker werden immer gesucht, also da habe ich keine Probleme. Okay. Hab den gekündigt, er hat seinen Job gekündigt, er ist Metallbearbeiter gewesen. Und dann haben wir uns einfach mal in den Zug gesetzt. Wir hatten jeder 50 Euro in der Tasche. Stopp, aber die Wohnung auch gekündigt? Meine Wohnung gekündigt, ja. Ich habe alles. Also, Wohnung gekündigt, Job gekündigt. Alles fallen gelassen, ja. Wie viel Sachen hast du da noch besessen? Ich musste sogar noch 3 Monate Miete nachzahlen, ja. Weil die Kündigungsfrist ja 3 Monate besteht und ich aber von jetzt auf gleich raus wollte. Ja. Okay, sogar noch 3 Monate Miete nachzahlen. Was hast du mit den Sachen gemacht, die in der Wohnung waren? Die habe ich eingelagert. Die habe ich bei meinen Eltern in der Garage eingelagert. So. Das war alles schon so vorneweg. Und wir wollten eigentlich nur 2 Wochen wegfahren. Das war ja auch der Fall. Wir sind 2 Wochen weggefahren. Wohin fährt bevor man? Ich meine Wohnung gekündigt. Also ich hatte meine Wohnung noch und sind dann 2 Wochen los. Okay, wohin? Und aus den 2 Wochen nach Berlin sind wir. Als erstes war Berlin, der erste Zwischenstopp. Mhm. Da sind wir mit so einem Fernbus hingefahren. Mhm. Und wie gesagt, jeder nur 50 Euro in der Tasche. Mhm. Und nach den 2 Wochen, den ersten 2 Wochen, wir haben halt im Zelt geschlafen. Also ein Zelt hattet ihr dabei? Ja, haben uns von dem ernährt, was wir gefunden haben. Und wo habt ihr gezeltet? Ihr konntet dann ja nicht auf den Zeltplatz gehen. Ach, überall. Am Straßenrand, am Waldrand, da gab es immer Möglichkeiten. Wir haben sogar im Hochstand geschlafen, mal 2, 3 Nächte. Ah, ja. Das war auch ganz cool. In einem alten LKW haben wir geschlafen. Wo habt ihr euch gewaschen? Im Fluss hauptsächlich. Im Fluss in Berlin, in der Spree? Bahnhofstoiletten. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Bei der Bahnhofsmission kann man sich waschen, duschen. Das Okay, aber ganz wichtig die Frage, von was habt ihr gelebt? Dazu komme ich gleich. Okay. Wie gesagt, ich habe dann meine Wohnung, nachdem es mir halt dann wirklich gut gefallen hat. Ich habe Menschen kennengelernt in Berlin, diese Menschen möchte ich nicht wissen müssen, zu denen habe ich heute noch Kontakt. Ja. Hab dann meine Wohnung gekündigt, mein Kumpel auch, und haben uns wirklich dazu entschlossen, das jetzt wirklich mal durchzuziehen. Okay, soweit waren wir ja schon mit der Wohnungskündigung. Ja, jetzt sind wir in Berlin. Das ging 2 Monate. Wir sind dann von Berlin aus nach 3 Wochen in Berlin. Mhm. Sind dann von Berlin aus erstmal zurück wieder in den Osten, waren dann in Dresden. Mhm. Stopp, aber ich möchte nochmal nach Berlin zurückkommen. Von was habt ihr in Berlin gelebt? Wir haben von dem gelebt, was wir gefunden haben. Was wir bei Discountern oder sowas, was da in der Mülltonne lag. Ah ja, jetzt seid ihr andere Menschen weggeschmissen haben, davon haben wir gelebt. Und ich muss dazu sagen, wir haben besser gelebt als wenn wir zu Hause uns unseren Einkauf machen. Ich glaube. Weil es einfach alles gab. Es gab alles. Ja. Es gab Bananen, es gab Obst, Gemüse, Fleisch. Ja. Es war alles in Massen da. Nun glaube ich ja, was ja völlig bescheuert ist, aber ich glaube, es ist so. Man darf das gar nicht daraus nehmen. Das stimmt. Hat man euch Schwierigkeiten gemacht irgendwo mal? Ich wollte es gerade sagen, es ist laut Gesetz, es ist Diebstahl. Mhm. Wir waren aber damit einverstanden, wir sind beide nicht vorbestraft. Das heißt, wenn sie uns mal erwischt hätten, uns haben sie nicht erwischt, aber ja. Wenn sie uns mal erwischt hätten, wäre es vielleicht auf, wenn wir nach Jugendstrafrecht noch verknackt worden wären, wäre es vielleicht auf 50 Sozialstunden rausgelaufen oder so. Und damit konnten wir gut leben. Also definitiv habt ihr keinen Hunger gelitten? Nee, kein Stück, kein Meter weit. Ja. Wir haben keinen Hunger gelitten. Ja. Ich habe nach dieser Zeit, also es ging dann weiter, die Reise ging durch fast ganz Deutschland. Wir waren dann in Dresden, in Hamburg wieder, in Köln. Und die Großstädte haben wir alle abgeklappert. Wie seid ihr gereist? Ihr hattet dann ja gar kein Geld mehr. Ja, das ist das Ding. Ne? Wie sind wir gereist? Das haben wir uns am Anfang auch gedacht. Wir sind dann einfach so, wir haben unsere Fahrräder mitgenommen und sind fast die meiste Zeit mit dem Fahrrad gefahren. Ja, gute Idee. Die meisten Kilometer. Sonst, Fernbus war eigentlich günstig, war preisgünstig, also wir hatten nicht viel Geld jetzt zur Verfügung. Na, ihr hattet doch nichts mehr, ihr hattet 50 Euro am Anfang, die waren schnell weg. Am Anfang, ja, aber man hat sich zwischendrin auch, also ich sag mal so, komplett ohne Geld kann man leben, aber dann muss man an einem Ort bleiben. Mhm. Also die Reisen, das Hin- und Herfahren musste schon finanziert werden. Wo habt ihr das Geld denn hergeholt? Hattet ihr noch ein bisschen was auf der Kante oder wie? Ja, ich habe dann meine Geldkarte genommen und bin aufs Konto. Achso, gut, die war dann zur Not da noch dabei. Die war wirklich zur Not dabei, falls doch mal wirklich was Schlimmes passiert. Ich meine, kann immer mal was passieren. Ja, aber nur zur Not eben. Nur wirklich zu Notzwecken. Mhm. Also wir haben davon wirklich nichts angerührt. Was war in dieser Zeit noch besonders beeindruckend für dich? Besonders beeindruckend waren die Menschen. Ich muss immer wieder sagen, die Menschen, die wir getroffen haben. Wir haben vom wie gesagt, drogensüchtigen, alkoholabhängigen, aber wir haben auch Menschen kennengelernt, die waren früher Banker und sonst was und leben auf der Straße und haben keine Sucht, muss ich dazu sagen, die haben einfach schwere Schicksalsschläge erlitten. Mhm. Der eine Mann hatte seine Frau und seine Kinder beim Autounfall verloren. Mhm. Da war davon so psychisch weggetreten gewesen, muss man mal so sagen, dass der keine Hilfe von niemandem bekommen hat, weil er halt niemanden mehr hatte und sich auch keine Hilfe gesucht hat und dann einfach so abgesunken ist. Mhm. Ne? Ja, da gibt es schwere Schicksale, da hast du also recht. Also wir haben wirklich Menschen kennengelernt, in allen Facetten. Es war wirklich der Wahnsinn, auch Kulturen, auch was wir an Kulturen kennengelernt haben. Wir haben da eine Nacht bei zwei Indern, die aus Indien rübergekommen sind, im so einem, ja, wie nennt man das, Asylbewerberheim, kann man dazu schon sagen, haben bei denen dann, was auch verboten war, die durften keinen Besuch empfangen dort. Die haben uns damit reingeschmuggelt, haben wir dort mitgeschlafen, also das war echt, die haben uns mit dem Wenigen, was sie hatten, das war sehr nett. Das finde ich so klasse, dieses Menschliche, dieses Wenige, haben die uns trotzdem noch versorgt und das fand ich einfach spitze. Also das ist schon mal eine tolle Reaktion der Asylbewerber gewesen. Sieht man erstmal wieder, wie die Kulturen verschieden sind. Die Deutschen, wenn du da hingehst und mal nach dem Euro fragst, die zeigen dir einen Finger und da wirst du von dem, die haben wirklich nichts und geben dir aber trotzdem ihr nichts. Das wollte ich gerade fragen, bezogen auf die Deutschen. Wie haben so die normale deutsche Bevölkerung auf euch reagiert, wenn die so mitbekommen haben, was ihr da zurzeit macht? Also ich habe also beleidigungsmäßig habe ich vom asozialen Penner bis zum Landstreicher bis hin zum Nichtskönner mir alles anhören dürfen. Gab es denn auch gute Reaktionen? Ich würde sagen, nicht alle waren so, nicht alle waren so. Es gab auch nette Menschen. Es war so eine etwas ältere Dame, die hatte halt gesehen, dass wir bei ihr in der Nähe unser Zelt aufgeschlagen haben an so einem Feldweg. Und die ist abends mit dem Hund spazieren gegangen und hat da das Zelt stehen sehen und wir saßen halt draußen und hatten ein kleines Feuer angehabt. Was macht denn ihr hier, hat sie gesagt. Und ich so, ja, wir sind obdachlos. Wir leben hier. Wir sind jetzt hier mal ein, zwei Nächte, wenn sie das nicht stört. Nee, das stört mich nicht, hat sie gesagt. Und dann kam sie abends mit zwei Hühnerschenkeln und ein paar Kartoffeln und Soße, kam sie abends vorbei im Topf. Das war so süß. Die Frau, das war echt, ja, die Hildegard hieß sie. Grüßen wir mal die Hildegard, die mit den Hühnerschenkeln, dann weiß sie jetzt Bescheid. Ja, die kam dann mit zwei Hühnerschenkeln und ein paar Kartoffeln, das war so lieb. Sag mal, so eine gute Frau. Das war eine Extremsituation. Wie habt ihr beiden euch verstanden in der Zeit? Wir haben uns auch untereinander auch mal gezankt. Ich meine, wir waren auf engstem Raum zusammen, haben auch im Feld auf engstem Raum geschlafen. Aber es war auch eine Erfahrung. Wir haben uns miteinander auch abends Witze erzählt und alles Mögliche. Manchmal haben wir uns auch einfach mal angeschwiegen. Ich muss dazu sagen, das große Streitthema bei uns beiden waren immer die Zigaretten, weil wir halt beide Raucher sind und jetzt halt nicht so viel Zigaretten hatten, weil wir halt auch nicht so viel Geld hatten. Ja, ja, klar. Ja, ja. Das war halt immer ein bisschen schwierig. Ja. Das Ganze war halt immer ein Streitthema. Das Ganze hat 2 Monate gedauert. Das Ganze ging gut 2 Monate. Und du bist jetzt 2 Monate und eine Woche. Und du bist jetzt wieder in Arbeit und Brot. Ich bin wieder mal in meine Heimatstadt zurück. Ja, ja. Hab dann ein Stück bei meiner Mutter geschlafen, bis ich wieder eine neue Wohnung hatte. Ja. Und auch gleich Arbeit, also es hat 2 Wochen gedauert, hat schon neue Arbeit hier. Felix, wenn du so Resümee ziehen sollst, was ist für dich, welche Lehre, welche Essenz ziehst du aus dieser Zeit, aus diesem Experiment für dich? Meine Lehre ziehe ich daraus, mit Lebensmitteln und mit dem Geld einfach nur so umzugehen, wie es auch wert ist. Das bedeutet für mich, auch Menschen darauf aufmerksam zu machen, Geld ist nicht alles. Geld ist einfach nicht alles, auch wenn es manchmal so scheint. Ja, diese ganze Gesellschaft, es geht immer nur ums Geld und das stört mich echt, das stört mich wirklich. Und dass man sorgsam mit Lebensmitteln umgehen sollte. Ich habe auch das Experiment in meinem eigenen Kühlschrank gemacht. Ich habe Käse, Wurst, alles gekauft und habe das über das Verfallsdatum mit Absicht drin gelassen. Es gab Wurst, die konnte ich einen Monat danach noch essen. Es gab Käse, den konnte ich 2 Monate danach essen. Okay, manchmal funktioniert, manchmal vielleicht auch nicht. Das Verfallsdatum ist halt wirklich nur gesetzlich vorgeschrieben, dass das wirklich 2-3 Wochen, bevor wirklich der Verfall ist. Zur Not riecht man dran und guckt sich das Ganze an und entscheidet sich selbst. Genau, ich sag's immer wieder. Jeder Mensch hat ein Gefühl. Genau. Jeder Mensch hat auch ein eigenes Gefühl. Felix, finde ich eine tolle Sache, was du da gemacht hast. Du bist 21 Jahre alt, so ein Experiment durchzuziehen, da gehört Mut zu und das stählt einen. Das ist eine tolle Erfahrung, die nimmst du mit in dein Leben und vor allen Dingen hast du gute Schlüsse rausgezogen. Super, genau. Gratulation und sehr nett, dass du uns das erzählt hast. Ja. Und schöne Grüße an deinen Mitexperimentator. An meinen Mitstreiter, genau. Ja. Gut, der sieht jetzt gerade, glaube ich, nicht die Sendung. Ich glaube, der muss auch arbeiten. Gut, aber du kannst es ihm erzählen. Ja, ich glaube, der hat Nachtschicht heute. Ich weiß es nicht. So, jetzt duschst du dich und frühstück in Ruhe und du musst gleich zur Arbeit. Ich muss dann gleich zur Arbeit. Alles Gute wünsche ich dir, Felix. Ich bedanke mich. Danke für den Anruf. Kein Problem. Tschüss, ciao. Mach's gut, tschüss. Tschüss. 1:21 Uhr. Patrick und Simon sind hier und beide sind 15 Jahre alt, stimmt das? Hallo. Ja, mit wem spreche ich? Mit Patrick oder mit Simon? Mit Patrick. Mit Patrick. Patrick, ja. habt ihr so ein Doppeltelefon oder musst du den Hörer hin und her halten? Ja, also wir haben halt ein Handy. Ein Handy, okay, da musst du das Handy rübergeben zu Simon. Ja. Ihr beide seid 15 Jahre alt, stimmt das? Nein, Simon ist 16. Wie viel? Was? 16. 16, okay. Weswegen ruft ihr an, Patrick? Ja, also ich hatte halt vor einem knappen Monat Geburtstag und meine Eltern waren halt an der Ostsee und die haben uns halt dann mit meinem Nachbarn halt abgesprochen, dass sie halt, wenn es irgendwelche Komplikationen gab, rüberkommen und dann auch halt aufpassen, sag ich mal. Und auf jeden Fall... Du warst allein zu Hause? Ja, halt mit auch ein paar Freunden, die waren halt noch unten. Okay, und also wolltet ihr was feiern und die Eltern waren an der Ostsee? Ja, es waren halt auch nicht so viele. Mhm. Okay. Ja. Und dann? Auf jeden Fall ist jemand dann schon mal hoch in mein Zimmer gegangen, hat dann halt Crystal Meth mitgebracht. Wer hat das gemacht? Simon. Simon, okay. Mhm. Ja. Auf jeden Fall war er dann halt so, da oben schon, hat sich dann halt schon eine Pfeife angemacht. Er konsumiert das nämlich in einer sogenannten Crack-Pfeife. Mhm. Auf jeden Fall hat er mich dann halt noch hochgebeten. Und dann habe ich halt auch mein erstes Mal Crack in einer, also Crystal Meth in einer Crack-Pfeife konsumiert. Wir müssen mal hinzu sagen, für die Leute, die das nicht wissen, Crystal Meth ist eine Droge, eine sehr schwere und schlimme Droge, die schon nach kurzer Zeit zu Abhängigkeit führen kann und zu schwerwiegenden Folgen. Wie hast du es empfunden, als du das genommen hast? Also, wenn man es halt das erste Mal macht, am Anfang ist halt kurz schimmerig vor den Augen. Es gibt halt auch verschiedene Methoden, das zu sich zu nehmen, also zu konsumieren. Mhm. Einmal halt die Methode zu rauchen in so einer sogenannten Crackpfeife. Mhm. Und dann halt nochmal sich das zu spritzen. Man kocht das dann halt so auf dem Löffel. Mhm. Und dann spritzt man sich das. Auf jeden Fall, am Anfang war mir halt dann kurz schrummerig und danach fühlt man sich halt, ich nenne es jetzt mal, als ob man der King wäre. Mhm. Aber ihr habt es nicht gespritzt? Nee, wir hatten es geraucht. Ja. Dementsprechend zeichnet sich das auch an den Zähnen dann ab. Das sieht man schon jetzt von einem Mal an den Zähnen? Nee, das nicht, aber man bekommt halt schon Zahnfleischbluten. Was bekommt man? Beim Simon. Ich verstehe, ich habe es nicht verstanden. Was bekommt man? Zahnfleischbluten. Zahnfleischbluten, okay. Ja. Patrick, wir reden gleich weiter. Gib mir noch netterweise mal den Simon eben. Jo. Ja. Hallo? Hi Simon. Schön, dass du auch da bist und dich unterhalten möchtest. Mhm. Mensch, hattest du vorher Erfahrungen mit Crystal Meth? Ja, also nicht so wirklich. Also die Kollegen haben es halt geraucht, ne? Mhm. Ja. Und wo hast du das denn herbekommen? Ja, vom Bahnhof. Aber dann hast du es doch gezielt dort gekauft, oder? Ja, also das ist, war halt von anderen Dealern, die ich dann halt auf der Straße gefunden habe. Also, wie soll man das sagen, die haben es halt dann sozusagen auf dem Bahnhof dann halt da gedealt. Aber warum bist du überhaupt zum Bahnhof gegangen? Ja, also keine Ahnung, die Freunde meinten halt, das wäre halt jetzt so in und so, dass halt so diese schwächeren Drogen, also Marihuana, nicht mehr so in sind. Achso, du hast gedacht, gehe ich mal hin, kauf mal was ein und probieren wir es mal aus. Ja. War das so? Mhm. Was hast du bezahlt für das, was du da gekauft hast? 1 Gramm 10er. 10 Euro? Ja. Wie hast du es empfunden? Patrick hat es ja gerade schon beschrieben, wie die Wirkung war. Wie war das bei dir? Ja, also erst war mir halt auch so ein bisschen schwummerig und dann, ja, dann ist es halt so, ist man halt hellwach und ja, man möchte halt am liebsten rennen und weiß ich nicht. Und was habt ihr dann gemacht, als ihr beide dann so in der Stimmung wart? Ja, also ziemlich gelacht und so und halt die ganze Zeit Quatsch gemacht. Seid ihr oben in dem Zimmer geblieben? Ja, wir sind halt so eine halbe Stunde oben geblieben, haben halt das Fenster geöffnet, dass es halt lüftet. Dann sind wir halt nach unten ins Wohnzimmer gegangen. Mhm. Zu den anderen, da waren ja noch Leute. Ja, ja. Ja. Wie lange hat die Wirkung angehalten? Also, naja, 2, 2,5 Stunden ist halt diese krasse Wirkung und ab dann fängt wird's halt schwächer. Mhm. Hattet ihr das ganze Gramm beim ersten Mal konsumiert? Ja, so die Hälfte ungefähr. Und was ist mit dem anderen Rest dann geworden? Na, das haben wir dann ein anderes Mal weggeraucht. Ach so. Wie viel Mal insgesamt habt ihr denn bis heute Crystal geraucht? Ich weiß, soll ich das jetzt in Gramm sagen oder wie viel ich jetzt dafür ausgegeben habe? Sag mal in Gramm. Ach so, ja, ich würde mal sagen so 10 Gramm. Boah. Simon, Ist dir klar, was das für ein Zeug ist? Ja, schon, ne? Eine starke Droge. Es ist eine extrem starke Droge und eine extrem gefährliche Droge, von der man unter Umständen nach kurzer Zeit schon in große Abhängigkeit gerät und diese Droge kann schwere Schäden im Körper und in der Psyche anrichten. Weißt du das? Ja, das war ja halt auch so mit dem Zahnfleischbluten. Siehst du, so fing es ja schon an dann. Ja. Wissen das eure Eltern? Nee, die wissen das nicht. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Ich würde mir halt, keine Ahnung, irgendwie der Patrick ist ja jetzt auch schon süchtig. Und ja, ich würde dann mal sagen, keine Ahnung, wir müssen halt irgendwie runterkommen. Was empfehlen Sie mir denn? Du kannst mich ruhig duzen, ich sag ja auch du zu dir. Ich sag das gleich, Simon, gib mir bitte nochmal den Patrick und dann sprechen wir wieder miteinander, okay? Ja, okay. Patrick. Hallo? Hallo? Ja. Das hat mich jetzt umgehauen. Ich dachte, ihr hättet das nur einmal gemacht. Aber ihr seid ja volle Kanne dabei zurzeit. Ja, also wir hatten uns halt vorhin auch schon eine Crack-Facility angezündet. Heute? Ja. Ich habe gerade Ja? 11 Uhr, ja. Ich habe gerade dem Simon das nochmal so gesagt, was für eine schlimme Droge das ist. Ist dir das klar, was ihr da macht im Moment? Ja, es ist mir halt schon in gewissem Maße klar. Es wird halt auch sehr viel über die Medien, halt auch im Internet halt. Ja. Sieht man halt auch diese ganzen Drogenopferbilder. Patrick, du google mal Opfer von Crystal Meth und da schlägst du um, wenn du das siehst, was Crystal mit Menschen macht. Ja. Es ist eine hochgiftige Droge, die ganz schnell zu schlimmen Schäden im Körper und Psyche führt. Ja. Und in kurzer Zeit die Menschen in eine heftige Abhängigkeit bringt. Hast du denn für dich jetzt schon das Gefühl, du musst es nehmen? Hast du eine Gier danach? Ja, also zum Beispiel, ich denke mal, also nach einem Tag anderthalb Tagen, dann merkt man es halt schon wieder, dass man es halt braucht. Und deine Eltern wissen auch nichts davon? Nee, da wissen die nichts von. Was macht ihr beiden? Seid ihr noch Schüler? Ja, wir sind noch Schüler. Mhm. So, jetzt finde ich erstmal gut, dass ihr angerufen habt. Ja. Warum eigentlich habt ihr angerufen? Ja, mit unseren Eltern können wir da halt nicht drüber reden und generell auch mit einem. Mhm. Also, pass auf, Patrick. Ich sag's wirklich, weil ich mir Sorgen um euch mache. Damit ist nicht zu spaßen. Es gibt sicher Drogen, die harmloser, wesentlich harmloser sind als diese hier. Aber das ist wirklich ein Teufelszeug. Und wenn ihr das weitermacht, geratet ihr in eine Hölle. Ja, Jörn, was sage ich hier? Simon hat halt schon auch mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, Krokodil. Nee, was ist Krokodil? Das ist also noch schlimmer als Crack, also Crystal Meth. Hat er auch schon genommen? Ja. Das spritzt man halt nur. Habt ihr auch schon gespritzt? Nee, das habe ich noch nicht genommen. Also das Schlimmste, was ich jetzt ja bisher genommen habe, war halt nur Crystal und halt Mariana. Mhm. Patrick, es muss jetzt die Notbremse gezogen werden. Wie lange läuft das jetzt ungefähr? Sag nochmal, wie viele Wochen? Also seit circa einem Monat. Okay. Das ist noch eine ganz gute Zeit, wo man noch bremsen kann. Wenn du Scheu hast, dich deinen Eltern anzuvertrauen, okay, kann ich verstehen. Das ist gut, dass ihr hier angerufen habt. Wir rufen euch gleich nochmal zurück und dann geben wir euch ein paar Adressen an die Hand von Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen in eurer direkten Umgebung. Und diese Menschen unterliegen der Schweigepflicht. Das sind wie Ärzte. Und da bitte ich euch inständig so schnell wie möglich dahin zu gehen und denen das genauso offen zu erzählen. Die werden euch nicht anschwärzen irgendwo. Die machen gar nicht. Die hören euch nur zu und geben euch einen guten Tipp. Aber denen müsst ihr wirklich rein Wein einschenken. Klar, die Wahrheit sagen. Ich sag das wirklich, weil ich sehr besorgt bin, weil es sehr, sehr schlimm ist, was ihr da gerade macht. Und es gibt so viele junge Leute, die dadurch richtig, richtig abkacken durch so eine Sache. Aber völlig. Ja. Jetzt, also wir melden uns gleich wieder, wenn ihr aufgelegt habt. Okay, Patrick? Ja. Jetzt gib mir bitte nochmal den Simon. Von dir verabschiede ich mich schon mal. Okay. Okay. Simon. Ja? Simon, jetzt habe ich gerade dem Patrick auch schon gesagt, ich sag's dir nochmal, dass ich mir wirklich Sorgen mache um euch. Mhm. Es gibt so viele junge Leute, auch mit denen ich hier schon gesprochen habe, die durch Drogen dieser Art richtig abgekackt sind. Ja. Und je länger ihr Zeit verstreichen lasst, desto schlimmer wird es. Ich finde, im Moment kann man noch ganz gut die Notbremse ziehen. Ich verstehe, wenn ihr das nicht euren Eltern sagen wollt oder Lehrern oder wem auch immer. Müsst ihr ja auch gar nicht. Ihr habt ja hier angerufen. Wir werden euch gleich zurückrufen. Dann wird meine Psychologin, keine Sorge, die quatscht euch nicht voll, die ist nur eine Serviceleistung. Die wird euch ein paar Drogenberatungsstellen in eurer Umgebung sagen. Okay. Und dann bitte ich euch, dorthin zu gehen. Diese Leute unterliegen der Schweigepflicht. Die sagen nichts euren Eltern, nichts zur Schule. Die beraten euch auch nur. Die werden euch auch nicht verurteilen, die beraten euch. Und macht das bitte, macht das bitte so schnell wie möglich. Ich find's wirklich, wirklich heikel und es ist schon eine schwierige Situation, finde ich. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen, Simon, oder legt ihr bitte auf und dann wird die Magdalena, so heißt die Mitarbeiterin, die ruft euch gleich an und dann kriegt ihr die Infos und dann müsst ihr so schnell wie möglich handeln. Abgemacht? Okay, ja. Ich fände es cool, wenn ihr vielleicht in ein paar Wochen nochmal anrufen würdet und mir erzählt, wie es weitergegangen ist. Können wir das mal irgendwie vereinbaren? Ja. Würde mich sehr freuen. Ja? Okay. Simon, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Tschüss. Hui. 1.33 Uhr haben wir. Nächste Woche haben wir natürlich auch ein Thema. Und das Thema nächste Woche heißt heimlich beobachtet. Wer von euch hat schon mal zum Beispiel ein Verbrechen beobachtet, heimlich beobachtet? Oder anderen heimlich beim Sex zugesehen? Also wer von euch war schon mal richtiger Voyeur? Wer von euch war Stalking-Opfer oder wer von euch war Stalker oder ist Stalker? Und wer von euch wurde schon heimlich beobachtet, zum Beispiel vom Chef, gibt's ja alles, dass der Chef irgendwo heimlich Kameras aufbaut, während ihr arbeitet. Oder vielleicht hat euer Partner euch auch schon mal heimlich beobachtet. Also heimlich beobachtet möchte ich gerne mit Opfern reden und mit aktiven Leuten. Und wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail schon mal an domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heimlich beobachtet. Und heute am Freitag, wie immer mit der freien Themennacht, geht's jetzt weiter. Und ich freue mich, begrüßen zu können die Sigrid, die ist 77. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sigrid, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich kann es gar nicht fassen, dass ich mit dir spreche. Ja, sehr schön. Um was geht's denn? Ja, es geht um das Thema, was am Mittwoch war. Mhm. Und zwar habe ich auch da so ein nächtliches Erlebnis gehabt. Also es ist jetzt schon 10 Jahre her. Also im Schlaf passiert, ne, hieß das Thema. Bitte? Im Schlaf passiert, während ich schlief. Mhm. Und das war nachts um 00:30, also ich wirklich im absoluten Tiefschlaf und komme langsam zu mir, weil mir jemand auf die Schulter tippt. Mhm. Und ich... Und du lebtest alleine in der Wohnung zu der Zeit? Ich lebe alleine und da, also steht hier ein Riesenmensch vor meinem Bett und ich höre aber dann direkt, wie der in so ein Mikrofon spricht, die vermisste Person ist im Tiefschlaf aufgefunden. Och. Ja. Und zwar... War es dunkel in dem Raum? Ja, sicher. Nachts 00:30. Aber dann kriegst du doch einen Schlag, wenn sowas passiert. Ja, aber ich war so schlaftrunken, dass ich mich gar nicht aufgeregt habe. Das Zittern und Beben kam am nächsten Tag, ne? Ja, erzähl mal weiter. Was war das? Folgendes gewesen. Also ich wohne in der 4. Etage und habe draußen also auch einen Schlauch angeschlossen, um meine Pflanzen zu gießen. Mhm. Es war auch eine sehr heiße Jahreszeit und deshalb die Terrassentüren, alles offen. Mhm. Und dann habe ich wohl vergessen, den Hahn abzudrehen und es hat unten getropft. Ach so. In dem Fallrohr. Und da fühlte sich jemand gestört. Ja. Und hier ganz in der Nähe ist so ein Hilfsdienst. Mhm. Und da haben die da angerufen und die müssen hier auch geschellt und geklopft haben. Ich habe es nicht gehört. Ja. Und die haben dann die Feuerwehr gerufen. Ach du lieber Gott, mitten in der Nacht, weil das Wasser ein bisschen tropft? Ja. Naja, vielleicht haben die einen Rohrbruch vermutet. Und dieser Mann sagte da zu mir, weil ich dann irgendwann gesagt habe, wie kommen Sie denn hier rein? Und dann sagte er, ja, kommen Sie mal mit. Da standen im Flur schon noch 3 Leute. Und ich gehe mit dem auf die Terrasse, wie gesagt, 4. Stock. Mhm. Da steht unten der riesen Feuerwehrwagen und die Drehleiter hoch. Ach du lieber Gott, dann war das ein Feuerwehrmann, der neben dir stand mit einem Gesprächsfunkgerät in der Hand. Der ist aber auch lustig. Da kann er aber wirklich einer alten Frau einen Herzschlag verursachen. Den habe ich eben gekriegt, als hier bei mir das Telefon ging. Aber wirklich, also so, ich weiß nicht, wie man es anders hätte machen können, aber das ist nicht gut. Nee. Hätte vielleicht irgendwie Licht machen können oder klingeln oder ich weiß auch nicht, dass du dich nicht so erschreckst. Ja, aber wie gesagt, das Zittern und Beben kam wirklich erst am nächsten Tag. Wie lange waren die denn noch dann in deiner Wohnung? Ja, gar nicht mehr lange. Wie gesagt, die Person war ja aufgefunden, ne? Du warst aufgefunden? Ja. Aber wieso sagt der die vermisste Person? Wieso warst du vermisst? Ja, weil dieser Hilfsdienst gesagt hatte, die hatten hier geschellt, geklopft und hatten wohl angenommen, mir ist was passiert. Ach so. Ich meine, das ist ja noch vom Vorteil, ne? Ja, natürlich. Mhm. Aber es lässt mich insofern auch nicht in Ruhe. Es ist vor einem guten Jahr gewesen, auch wieder nachts um 00:30, wo mich wirklich hier auch wieder die Feuerwehr, Kripo, Polizei, alles zusammen hier, Riesenauflauf, holen mich hier aus der Wohnung. Da ist direkt neben mir die Nachbarwohnung ausgebrannt und meine sehr, sehr gute Bekannte dabei umgekommen. Oh. Aber du hast ja doppelt jetzt sowas erlebt. Ja. Einmal bist du im Schrecken davon gekommen und beim zweiten Mal war es sehr schlimm dann. Eben, sogar. Damals war es wirklich so im Nachhinein der Schrecken. Mhm. Aber jetzt, da muss ich sagen, ich bin heute noch traumatisiert. Das glaube ich. Dass du wahrscheinlich immer, wenn du ins Bett gehst, irgendwie Angst hast, was passiert heute nun wieder? Ja. Abend vorher noch mit ihr zusammen. Mhm. Wie gesagt, eine sehr gute Bekannte. Und dann passiert das in der Nacht. Und ne? Warum war das passiert, dass das Feuer ausgebrochen ist? Da war in der Wohnung ein Kurzschluss gewesen. Ach du je. Und die hatte keinen Feuermelder? Nein. Ja, das kein Rauchmelder. Kein Rauchmelder. Mhm. Und wohl auch schon im Tiefschlaf, ne? Mhm. Mhm. Und wie da mir auch der, am nächsten Tag der Feuerwehrmann noch erklärte, 2-3 Atemzüge, dann ist man ja schon bewusstlos. Durch den Qualm, durch den Rauch. Ja, ja. Mhm. Dass man verbrennt dann nicht, sondern man stirbt. Durch an Rauchvergiftung. Rauchvergiftung, ne? Ja. Aber die Wohnung war eine schwarze Höhle. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist aber auch ein komisches Gefühl, wenn du heute an dieser Wohnung vorbeigehst. Natürlich. Diese Erinnerung das hat man ist ja immer direkt neben mir. Also wenn ich aus meiner Wohnung gehe, gucke ich immer auf diese Tür. Und die mussten die aufsägen. Und die ist noch monatelang nur mit so einem Brett verschalt gewesen. Also ich konnte den Anblick nicht mehr ertragen. Das waren jetzt zwei sehr unangenehme Erlebnisse. Ja. Ging es so weit, dass du schon mal überlegt hast, aus dem Haus auszuziehen? Jetzt nach diesem letzten Erlebnis, da habe ich spontan gesagt, ich muss hier raus. Aber ja, das ist auch leichter als gesagt. In meinem Alter nochmal ein Umzug wäre auch nicht schön. Nee, ne? Das ist sehr anstrengend und dann was Passendes zu finden. Ich habe ja schon meinen 19. Wohnsitz. Der 19. Wohnsitz? Ja. Ja, dann bist du ja trainiert im Umziehen. Hätte ich Übung, aber ich möchte es nicht mehr erleben. Wie kommt das, dass du so oft umgezogen bist? Ach, das war durch den Beruf meines Vaters schon. Was war der? Mein Vater war Bergwerksdirektor und eben dadurch auch in Oberschlesien und dann die Flucht mitgemacht und so weiter. Ne? Ja, ja. Da war und dann auch durch den Beruf meines Mannes. Ja. Naja, immer so rumgekommen. Ja. Ne? Mensch, Sigrid, aber ich meine, für dich ist es ja nun Gott sei Dank gut ausgegangen alles und du hast Glück gehabt. Ja. Aber ich kann gut verstehen, dass man das im Kopf hat. Natürlich, das vergisst man nicht, ne? Als der Feuerwehrmann damals dann vor dir stand und die Sachen, und die dann weggegangen sind, konntest du denn danach wieder schlafen? Nein, geschlafen habe ich natürlich nicht mehr in der Nacht. Mhm. Aber wie gesagt, da hat man immer noch überlegt, Mensch, hätte besser aufgepasst oder so und überlegt, wer hat da denn jetzt wo angerufen und so weiter. Aber der wirkliche Schrecken kam am nächsten Tag. Wie lange hielt der Schrecken dann an am nächsten Tag? Auch der hielt noch 2 Tage an. Mhm, ja, klar. Also da war ich wirklich zittrig, ne? Und es ging nur um einen nicht abgedrehten Schlauch. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, so ein Aufwand. So ein Aufwand, ja, ne? Ja, tat. Wie gesagt, ein bisschen Tropfen im Fallrohr. Mann, oh Mann, oh Mann. Mhm. Mensch, Sigrid, ich wünsche dir, dass, wenn du jetzt da wohnen bleibst, dass nie wieder sowas Übles da passiert und dass du in Ruhe und Frieden da leben kannst. Ja, das hoffe ich auch und wünsche ich mir auch. Ja, das wünschen wir dir alle. Und dir muss ich sagen, ich gucke deine Sendung auch schon seit vielen Jahren und habe schon öfters versucht, deshalb ich bin total erstaunt, dass ich durchgekommen bin. Und wie schön, dass du durchgekommen bist. Ja. Ja, das ist doch toll. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja. Sigrid. Da höre ich die Stimme mal etwas anders. Genau, ganz genau. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 1.42 Uhr und es geht weiter mit Linda. Linda ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Linda. Ja, guten Morgen. Hallo, Linda. Ja, hallo. Ja, ich höre dich sehr, sehr gut. Um was geht es bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich hab angerufen, es geht um meine Tochter, die vergewaltigt worden ist. Wie alt ist die Tochter? Zu dem Zeitpunkt war sie 16. Ja. Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt so knapp 4 Monate zurück. Ja. Erzähl mal, was genau passiert ist. Ja, also diesen Abend werde ich nie vergessen. Also ich lag schon schlafen und meine Tochter hat schon gesagt, dass sie bei jemandem übernachten will. Ja. Und dann so kurz vor 23 Uhr klingelte der Sturm und ich dachte, meine Tochter steht vor der Tür, dass sie dann doch nicht geblieben ist. Und ich hab dann nur gerufen, soll die Tür aufmachen, weil ich meine Tochter kenne, dass sie oft nicht den Schlüssel nicht in ihrer Handtasche findet. Mhm. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie dann 2 Polizeibeamten vor meiner Tür gestanden haben. Das war so. Ja, und ich bin dann verschlafen, dann zur Tür gegangen und mache die Tür auf und ich habe gesagt, sie haben sich verirrt. Ich wohne im Hochhaus, habe ich sie gefragt, zu welchen Nachbarn sie gehen wollen. Mhm. Und dann gesagt, ja, sind sie denn nicht? Ja, ne, die Person. Ja. Haben sie meinen Namen genannt? Ja, und dachte ich mir, warum kommen sie jetzt? Warum wollen sie, ne? Was wollen sie von mir? Bist du alleine ziehen mit deiner Tochter? Ja, ich habe noch 3 Kinder, die älteste Tochter ist ausgezogen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat meine Tochter und mein Sohn mit mir zusammen gewohnt. Also du managst das alleine. Es gibt keinen Mann im Haushalt. Nein, nein. Ja, okay. Nein. So, da also stand die Polizei vor dir, die wollten dich sprechen. Und ja, was hat die Polizei dir dann gesagt? Ja, sie müsste erst mal reinkommen. Mhm. So. Weil ich wollte sie nicht reinlassen. Mhm. Ja. Und sie müssen dann, dann habe ich sie reingelassen, dachte ich mir, was wollen sie jetzt? Ich wollte schlafen, dann haben sie mir gesagt, ja, es geht um ihre Tochter. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, hat sie was geklaut? Mhm. Habe ich ja nicht an was Schlimmes gedacht. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, ich sollte mich mal hinsetzen. Oh, spätestens dann hätte ich große Angst gehabt. Ich noch nicht. Du noch nicht. Was ich haben die? Ich war zu müde gewesen. Ja, was haben die dann gesagt genau? Ja, und dann haben sie gesagt, ja, setz mich erst mal hin. Dann habe ich mich hingesetzt. Ja, und dann haben die dann zu mir gesagt, ihre Tochter ist vergewaltigt worden. Sie wurde in den Graben gefunden. Mhm. Selbst zu den Passanten gesagt, die sie gefunden haben, sie wäre vergewaltigt worden. Und daraufhin haben sie natürlich dann, wurde dann natürlich der Rettungswagen und Polizei angerufen. Ja. Und das war kurz vorher, ein paar Stunden vorher passiert. Ja. Ja. Hat deine Tochter den Täter gekannt? Oder ja. Ja? Sie hat ihn gekannt, ja. Mhm. Also ohne jetzt einen Namen nennen zu sollen, wer war es? Ein Bekannter, jemand aus dem Umfeld, ein Nachbar? Ja, also ich kannte ihn nicht. Weil Mädchen in dem Alter stellen ja nicht ihre ganzen Freunde vor. Es muss so ein Kumpel gewesen sein. Mhm. Und also nicht ein Freund, sie war nicht in ihm verliebt gewesen, einfach nur so ein Kumpel. Und sie hat einfach das Gefühl gehabt, dass er nett ist und ihr zuhört und Und wie alt ein guter ist, Freund, sagen wir mal so. Wie alt ist der Täter? Der muss so 17 sein. Und das ist dann da am Straßenrand in einem Graben passiert? Nein, das ist bei ihm zu Hause passiert. Ach so. Ja, das ist bei ihm zu Hause passiert. Sie wollten so einen DVD-Abend machen und sie kannte ihn schon vorher. Und sie hat natürlich Vertrauen gehabt, weil er hat ja auch so getan, als ob er nett ist und sonst auch nichts von ihr will. Und das ist einfach nur so gespielt gewesen, weil er muss das schon alles geplant haben. Denn er hat sie auch abgefüllt. Ich habe bis jetzt auch immer die Ergebnisse erfahren, was in den Gläsern gewesen ist. Also nicht nur Alkohol, sondern vielleicht auch noch eine Chemikalie, dass sie... Ja, so eine Chemikalie so, oder was später auch nicht mehr im Blut feststellbar ist. Weil ich habe mich auch selbst nicht erkannt, als ich mich später in der Klinik gesehen habe. Die konnte ja gar nicht mal auf den Beinen stehen. Das Ganze ist ja 7 Monate her. Ja, 4 Monate. Lebt deine Tochter jetzt wieder bei dir in der Wohnung? Nein. Sie ist jetzt nach Ägypten gegangen. Nach Ägypten? Ihre Heimat. Ja. Bist du auch Ägypterin oder wie? Ich nicht, aber der Vater von meiner Tochter ist Ägypter. Ja. Und die Familie lebt dort in Ägypten. Und sie hat es nicht mehr ausgehalten, auch nicht, wie sie hier drangsaliert worden ist. Das hat sie nicht mehr ausgehalten. Dass auch ihr keiner glauben wollte. Aber die Polizei hat ihr doch sicher geglaubt. Es gab doch sicher Untersuchungen und alles das, was man macht. Ja, aber ich weiß es nicht. Sie haben nichts jetzt dagegen unternommen, auch nicht gegen den Täter haben sie jetzt nichts unternommen. Ja, Moment mal, aber wurde nicht Anzeige erstattet? Ja, natürlich wurde Anzeige erstattet. Mein Tochter hat ja auch sofort den Namen genannt. Aber dann läuft das, gab es denn schon ein Gerichtsverfahren? Nein, gab es noch nicht. Aber das Ganze das wird vorbereitet jetzt sicher? Ja, die Polizeibeamtin, wo meine Tochter die Aussage gemacht hat, bevor sie nach Ägypten gegangen ist, die hat jetzt eine E-Mail geschickt, dass man nicht mal den Täter jetzt finden würde. Obwohl ich die Adresse habe und jetzt auch mehrmals schon vor seiner Wohnung gestanden habe. Weil ich so eine Wut in mir habe. Moment mal, die Polizei sagt, man findet den Täter nicht und du sagst, du siehst den? Ich sehe ihn nicht, aber ich habe die Adresse ausfindig gemacht und bin hingefahren, wollte einfach nur mal wissen, wo der Täter wohnt. Okay, aber, wo du, aber du hast ihn nicht gesehen. Ich meine, die Adresse die Adresse wird die Polizei auch haben. Es kann ja durchaus sein, dass der flüchtig ist. Ich verstehe nur nicht, dass man ihn nicht sofort verhaftet hat, nachdem. Das verstehe ich auch nicht. Weil er hat die Tat abgestritten, ist ja ganz klar, wenn man sowas Grausames macht, dass man das nicht zugibt. Na gut, aber deine Tochter ist sofort in ärztliche Behandlung gekommen. Das heißt, es gab irgendwelche Spuren, DNA-Spuren, Spermaspuren an ihr, die man abgleichen kann mit ihm. Und somit ist die Sache ja heutzutage relativ schnell nachweisbar. Ja, er hat sie nach der Tat hatte sie noch abgeduscht. Na gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob Spuren müssen entdeckt worden sein und ich habe auch Prellungen gehabt. Und sie hat dann doch noch die Kraft gehabt, aus der Wohnung zu fliehen oder alleine zu gehen. Wie kam das? Nein, das ist so gewesen, nachdem er sie abgeduscht hat, hat er ihr dann einen Tritt gegeben. So, er hat das dann bekommen, was er wollte und hat sie dann vor die Tür gesetzt. Und dann raus mit ihr. Das war ihm ganz egal gewesen, wie sie nach Hause kommt, weil sie konnte gar nicht mehr laufen. Sie hätte auch noch überfahren werden können. Aber dieses Risiko ist ja eingegangen. Jetzt ist seine Tochter... Und sie ist dann auch sie ist dann auf dem Weg zur Bushaltestelle gewesen und ist dann auf dem Weg umgefallen. Und da hat man sie Gott sei Dank dann gefunden. Genau. Ja. Und sie hat dann auch sofort gesagt, finde ich auch sehr mutig von ihr, sofort hat sie dann auch gesagt zu den Passanten, dass sie vergewaltigt worden ist. Und sie hat auch den Namen genannt. Ist deine Tochter denn nach der Tat, außer der medizinischen Betreuung, ist sie auch psychologisch betreut worden? Nein. Wobei das ja dringend nötig ist nach so einem Unglück. Ja, aber das Problem ist so, das Unglück hat ja auch im Krankenhaus begonnen, weil man sie dort drangsaliert hat. Im Krankenhaus? Ja. Inwiefern? Ja, also bei den Untersuchungen, ja, ich denke mir so abschätzen, so guck mal, sie hat so viel getrunken und so und so wie meine Tochter das Gefühl hat, sie konnte ja noch, die hat ja noch wahrnehmen können, so nach dem Motto, bist du auch selber schuld, dass es dir passiert ist. Ich will nicht hoffen, dass es stimmt. Wenn das stimmen würde, wäre das ungeheuerlich. Gerade ist es auch. Und eine Krankenschwester sagte auch noch zu ihr, weil sie die ganze Zeit am Weinen war, weil das ist ja, sie wurde mit Gewalt genommen, sie hat auch immer wieder Nein gesagt, aber natürlich hat der Täter nicht aufgehört. Er hat das ja alles auch vorbereitet und wollte ja auch zu seinem Schluss kommen. Sie wurde ja mit Gewalt genommen. Ja. Aber und, Linda, als sie aus dem Krankenhaus dann wieder rauskam, dann hättet ihr doch etwas einleiten können, dass sie in eine Therapie kommt, eine therapeutische Behandlung. Ja, aber sie hat dann sofort gesagt, das war für sie die Hölle auch gewesen, in dem Krankenhaus zu sein. Und auch die Psychologin, die sie bekommen ist, hat sie auch noch gedemütigt. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich und will ich nicht glauben, dass in einem Krankenhaus ein... Sie hat gesehen, ich habe doch selbst gesehen, als ich im Krankenhaus gekommen bin, um sie abzuholen, wie ein Häufchen Elend zusammengekrümmt saß sie da und war nur noch am Zittern gewesen. Ich habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hat sie dann keinen seelischen Beistand bekommen. Und wir haben alle weinen müssen, auch ihr jüngster Bruder, Linda, sodass man seine Tränen zurückhalten kann. Jetzt ist sie in Ägypten, sagst du. Ja. Wie läuft das, wenn es jetzt doch zu einem Prozess kommt und man den Täter hoffentlich fasst? Wird sie dann für den Prozess wieder zurückkommen nach Deutschland? Ja, das wird dann, ich hoffe, sie kann es auch. Sie kann ihm auch gegenüberstehen. Ich weiß es nicht. Also wie auch immer, was dann geschieht, rate ich ganz, ganz dringend, dass du, dann musst du das in die Hand nehmen, wir werden dir gleich noch behilflich sein dabei, wenn deine Tochter zurückkommt, dass sie sofort in gute psychotherapeutische Hände kommt. Dass sie stabilisiert wird und behandelt wird von jemandem, der sich nur wirklich mit solchen Fällen auskennt. Es tut mir sehr leid, was jetzt in eurer Familie passiert ist. Das ist ja ein großes Drama. Ich verstehe das nicht, dass der Täter geschont wird. Und die Psychologin hat sie auch nach dem Beruf von ihren Eltern gefragt. Und ich frage mich, was das mit der Tat zu tun hat. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und dann hat sie, und die, Psychologen meinte auch so, ja, mit meinen Eltern zusammen, sie hat sie nur ausgefragt und so, ja. Gut, Linda, vergessen wir mal diese Psychologin, die offensichtlich für alles falsch gemacht hat. Wir werden dich erstmal beraten, wie du an eine bessere und eine gute psychotherapeutische Betreuung kommst. Dafür bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen und die versorgt dich dann mit den entsprechenden Informationen. Einverstanden? Ja. Gut. Das wäre nett, danke. Dann bitte ich dich aufzulegen und wünsche dir von Herzen alles Gute und natürlich auch deiner Tochter. Ja, und ich meine, in Zukunft sollte man auch mit Opfern nicht so umgehen. Absolut nicht, gebe ich dir völlig recht. Es ist ein Skandal, wenn ich das höre, was du gerade erzählt hast. Ja, ich weiß nicht, alle Mädchen in einen Topf werfen oder sagen, die hat ihren Spaß gewollt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Linda, du legst auf und wir melden uns gleich, ja? Ja, okay. Okay, tschüss. Danke, Domian, dass ich mit dir reden durfte. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Stefan. Stefan ist 23. Guten Morgen, Stefan. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Haftbefehl, ganz ehrlich gesagt. Erzähl mal genau, ein Haftbefehl für dich. Ja, ein Haftbefehl für mich. So. Und ich bin jetzt schon seit 6 Monaten auf der Flucht und hab für 6 Monate einen Haftbefehl. Also im Endeffekt wäre ich jetzt schon wieder draußen, wenn ich mich gestellt hätte. Weswegen hast du den Haftbefehl bekommen? Ja, wegen Schlägerei, wegen BTM und wegen Diebstahl. Also Haftbefehl heißt, du hast eine Strafe abzusitzen von 6 Monaten. Ja, die habe ich schon abzusitzen seit ungefähr 8 Monaten, würde ich sagen. Bin jetzt auf der Flucht halt. So, ich kriege auch kein Geld mehr von irgendwem halt, also vom Staat kriege ich auch kein Geld mehr, weil die sagen, ich bin ja da voll versorgt, wenn ich mich stellen würde, aber ich stelle mich nicht, weil ich halt extrem paranoia vom Gefängnis habe. Bist du zum ersten Mal straffällig geworden? Ja. Was machst du vom Beruf? Nichts im Moment. Oder was hast du vorher gemacht beruflich? Industrieisolierer. Was? Industrieisolierer. Industrieisolierer, okay. Wie ist es zu der Straftat gekommen? Ja, es sind halt so gesammelte Werke, sag ich mal. Also ich hab mal hier halt mal eine Schlägerei gehabt, wegen einer Kopfnuss und alles. Und ja, dann habe ich halt Rechnung gekriegt und bin auch die ganze Zeit den Rechnungen dann halt nicht nachgekommen. Mhm. Also wegen den Tagessätzen, die ich hatte zu zahlen hatte, die habe ich nicht bezahlt. Und mittlerweile bin ich halt dann so weit, dass aus dem Strafantrag ein Haftbefehl geworden ist. Ah ja, okay. Und ich habe halt so Paranoia, da anzutreten, weil ich halt, ich meine, ich bin wirklich sonst eigentlich... Aber ich will nicht ins Gefängnis. Ich meine, wer will schon ins Gefängnis? Wo hältst du dich denn zurzeit auf? Wo treibst du dich rum? Mal hier, mal da. Und hast irgendwelche Bekannten, Freunde, bei denen du pennen kannst? Ganz genau. Das stelle ich mir sehr stressig und ein sehr, sehr gehetztes Leben sehr vor. Sehr stressig und ich habe auch gar keine Lust mehr darauf. Aber noch weniger Lust habe ich, mich zu stellen. Stefan, dir ist völlig klar, was ich dir sage. Bei allem Verständnis, dass du nicht in den Knast willst, wer will schon in den Knast, aber Mensch, genau. Junge, es sind lumpige 6 Monate, die du in... Ja, es sind jetzt nicht mehr. Ich denke mal, jetzt ist es mehr, weil ich habe ja auch die 6 Monate jetzt nicht mehr verstecke. Ja, egal, aber wir reden jetzt hier nicht von 10 Jahren oder sowas, sondern wir reden von der kleinen Freiheitsstrafe. Ja, aber gibt es nicht sowas wie haftunfähig? Du bist zum ersten Mal straffällig geworden. Du reitest dich jetzt immer mehr rein durch dein jetziges Verhalten. Dein jetziges Verhalten geht dir selbst tierisch an die Psyche. Immer auf der Flucht sein, immer in Angst, immer auf andere Leute angewiesen zu sein, ohne Perspektive. Das ist ja grauenhaft. Das zermürbt Menschen. Das geht gar nicht. Beiß auf die Zähne, melde dich bei der Polizei und zieh das und Ding. Stell dich. Und ja, und zieh das Ding wie ein Kerl durch. Unsere Knäste in Deutschland sind nicht der Horror. Du kommst nicht irgendwo, weiß ich, in der Türkei in den Knast oder weiß ich wo. Nee, ich weiß. Das sagt mir jeder. Mein Onkel haut mir gerade die ganze Zeit aufs Bein und sagt, ja, ich hab's dir gesagt. Ja, es kann, jeder vernünftige Mensch muss dir das sagen, Stefan. In deinem Sinne, weil es für dich gut ist. Wenn das Ding abgesessen hast und dann kommst du wieder auf die gerade Bahn und dann ist das irgendwann vergessen, die ganze Angelegenheit. Mach es. Es gibt. Aber gibt's denn nicht sowas wie, wenn ich jetzt irgendwie zum Psychologen gehen würde, ja, und sagen würde, hier, von wegen, ich bin haftunfähig oder Therapie statt Knast, gibt's sowas nicht? Nein, du bist auch nicht haftunfähig. Du rennst im Moment davon. Und du hast Scheiße gebaut und du musst doch ausbaden. Lass es uns doch ganz fair sehen. Und hinterher stehst du für dich auch gut da, wenn du es so gemacht hast. Ich rede jetzt gar nicht mal im staatstragend oder moralisch, sondern ich rede für dich, damit es dir besser geht. Ja, deswegen rufe ich ja an. Ja, deswegen ist mein Rat, dein Onkel wird es ja wahrscheinlich genauso sehen. Ja, das ist neben. Ganz eindeutig, meld dich morgen früh, kannst du noch pennen, jetzt in Ruhe, meld dich morgen bei der Polizei und dann nimmt das Ding seinen Lauf und dann ist gut. Ja, aber so die Haftunfähigkeit gibt's wirklich nicht. Nein, ja? So in dem Fall jetzt nicht. Jetzt muss ich Schluss machen, gut, weil die Sendung vorbei ist, Stefan. Aber ich habe dir alles gesagt, gut, mehr kann ich gar nicht sagen, okay? Domian, ich danke dir. Sehr gerne, hau rein und mach es. So. Ja, hau rein, danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche und für heute von uns in der Technik. Heute Nacht auch Tim Dohnke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.